しいお妃なんてなれない可愛い人形なんてあなたのものじゃないのこの私は Mindremi a danza pulina o titane Jag vill gå i dimma försök att skydda mig Jag tillhör inte dig Ha ovna av bojtol I kozles av boj Hoj njugles tjock rojtom on lit Min tjojung utsall och mojt Basta I felit Bikjus og kiser ur skik Und will ich die Sterne Finde ich selbst dorthin Ich wachse und lerne Und bleibe doch wie ich bin Ich will mich, bevor ich mich verliere Denn ich Sein, vom Saum bis zum Kragen, vom Blicken betastet sein. Ich flieh, wenn ich fremde Augen spür, denn ich gehör nur mir. Imu o oshitsukerare nara, ofiskebul esa. Tar mig så flyr jag så klart Und flieg wie ein Vogel